Einsatz ist hoch, bricht Herzen doch. Er ist geliebt in 7 Sprachen noch. Groß gemacht, Diamantennacht, Rubin entfacht, im Himmel hoch. Gnade ihm Gott, wenn er fällt. Geschliffener Stiel, ein Liebhaber. Er bewegt sich im Raum, müht sich dabei kaum, halt als Spaß, aber Lichter der Stadt, geschäftliche Nacht. Du brauchst das schon, Sehnsucht, Endstation, weil's Größe dich macht. Kein Ort für Anfänger, empfindsames Herz. Gefühl bleibt ein Zufallsschmerz. Hier gibt's kein Büroschluss, hier geht's vorwärts. Frag bloß, er ist ein ganz ausgebuffter, ganz ausgebuffter, ganz ausgebuffter. Kreuz und quer, Nord, Süd bis Kelago, Liebespirsch. Standardfall, Schattenboxen, Doppelspiel, nun lass mich mal. Die Lizenz zum Lieben, Garantie für Halt. Schmilzt deine Erinnerung, mach sie zu Gold. Hat Augen wie das Herz ist kalt. Frag bloß, er ist ein ganz ausgebuffter, ganz ausgebuffter, ganz ausgebuffter, ganz ausgebuffter. Mehr zu mehr lebe Chicago, der Platz ist Kreuz und quer, Nord, Süd bis Kelago, Liebespilz.